Hören Teil 2. Sie hören nun einen Text. Sie hören den Text einmal. Dazu lösen Sie 5 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie machen einen Busausflug zur Reisemesse nach München und hören Informationen des Reiseleiters. Hallo und herzlich willkommen auf unserer Fahrt zur Reisemesse Free nach München. Bevor unser Bus losfährt, möchte ich Sie noch kurz informieren. Wir werden voraussichtlich um 11 ankommen und treffen uns dann wieder pünktlich um 20.15 Uhr für die Rückfahrt. Wer nicht mit uns zurückfährt, sondern in München übernachtet, gibt mir bitte Bescheid. Wahrscheinlich waren einige von Ihnen schon auf der Messe, denn sie findet seit 1970 einmal jährlich statt. Auf 70.000 Quadratmetern präsentieren sich viele Länder mit attraktiven Ständen. Sie erfahren mehr über die neuesten Reisetrends und können sogar Reisen direkt buchen. Die kosten bis zu 10% weniger als im Reisebüro. Außerdem können Sie verschiedene Erlebniswelten ausprobieren oder das abwechslungsreiche Rahmenprogramm genießen. Langweilig wird es bestimmt nicht. Letztes Jahr besuchten über 110.000 Reiselustige die Messe, um dort Ideen für ihren eigenen Urlaub zu finden. Dieses Jahr werden es sicher nicht weniger, aber ich hoffe, dass wir heute Glück haben und es nicht ganz so voll wird. Für die, die keine Tickets über das Internet bestellt haben, Sie können an der Tageskasse entweder ein Tagesticket erwerben oder zuerst noch etwas anderes in der Stadt unternehmen und dann ab 15 Uhr mit einem Nachmittagsticket die Messe besuchen. Tickets für Smartphone wird es erst nächstes Jahr geben. Für die Sportfans unter Ihnen sind wahrscheinlich 2 Neuheiten besonders interessant. Es gibt nämlich endlich mehr Platz für Fahrräder in einer großen Halle, die sich nur dem Thema Fahrrad widmet. Dort können Sie die neuesten Modelle bewundern und natürlich alles Mögliche, was Fahrradfans interessiert, wie Kleidung, Zubehör und auch Fahrradreisen. Wenn Sie sich für Wassersport begeistern, dann sollten Sie unbedingt zur Kanu-Teststrecke und zum Surferpool gehen. Dort dürfen Sie selbst aufs Wasser und verschiedene Modelle ausprobieren. Profis helfen Ihnen gern und geben Ihnen Tipps für die Praxis. Ich hoffe, Sie haben Ihre Badesachen dabei, denn eine Garantie zum Trockenbleiben gibt es natürlich nicht. Wie jedes Jahr gibt es wieder ein interessantes Partnerland, das ich besonders präsentieren darf, und das ist dieses Jahr Spanien. Sie können also sowohl im Rahmenprogramm die spanische Kultur und Musik kennenlernen, als auch spanische Köstlichkeiten wie Tapas und Wein probieren. Auch ansonsten bietet die Messe kulinarisch viel Abwechslung, denn fast an jedem Länderstand können Sie Spezialitäten probieren. An manchen Ständen kocht sogar ein Koch für Sie. Und in den Restaurants und Cafés wird ebenfalls viel Leckeres zu angemessenen Preisen angeboten. Genießen Sie also Ihren Aufenthalt und wenn Sie Fragen haben, dann stehe ich Ihnen jetzt gern zur Verfügung.